Erster Gott sprach zu Jona. Jona war der Sohn von Amittai. Zweiter, geh in die Stadt Nineve. Die Menschen dort tun viele böse Dinge. Dritter, Jona wollte vor Gott fliehen. Er fand ein Schiff nach Tarsis. Er bezahlte. Vierter, Gott schickte einen starken Wind. Es gab einen großen Sturm auf dem Meer. Fünfter, die Seeleute hatten Angst. Jona schlief tief unten im Schiff. Sechster, der Kapitän weckte Jona auf. Er sollte zu seinem Gott beten. Siebter, die Männer warfen Lose. Sie wollten den Schuldigen finden. Das Los traf Jona. Acht. Sie fragten ihn, was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Neunter, Jona sagte, ich bin Hebräer. Ich ehre Gott. Er hat das Meer gemacht. Zehnter, die Männer hatten große Angst. Jona floh vor Gott. Das wussten sie jetzt. Elfter, sie fragten, was sollen wir tun? Das Meer wurde immer wilder. Zwölfter, Jona sagte, werft mich ins Meer. Dann wird das Meer wieder ruhig. Dreizehnter, die Männer ruderten zum Land. Aber der Sturm war zu stark für sie. Vierzehnter, sie beteten zu Gott. Bitte lass uns nicht für diesen Mann sterben. Fünfzehnter, sie warfen Jona ins Meer. Da hörte der Sturm sofort auf. Sechzehnter, die Männer hatten große Angst vor Gott. Sie brachten Gott ein Opfer.